die Trube. Nicht auf die Felder von Trasimene, nee, aber da nicht. Nur in der Erd, auf den Tag von Tachias Hameisem, hab ich der Herd der Trube, Temp und Modna, Keim mit Sorris. Das bist du gewesen, ich kenn dein Kohl und wieder Kohl. Ich will nicht graben